What's so not hier auf Fritz mit Better? Was ihr im Hintergrund hört, das sind Musiker, das sind Künstler, die kennt ihr schon. Ich begrüße ganz herzlich im Backstage zu einer kleinen Kaffeesession an diesem Freitagnachmittag, bevor es dann für die Leoniden auf die Bühne geht. Jakob, Lennart und Jamin von den Leoniden. Guten Tag, herzlich willkommen. Hallo. Hey, schön, euch alle wiederzusehen. Ihr habt die Leoniden vielleicht das letzte Mal gesehen oder auch gehört beim New Music Award 2017. Den haben sie nämlich gewonnen. Habe ich euch damals gratuliert? Nee. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Jakob, was ist seitdem passiert? Wir haben viel geplant. Ganz viel geplant. Wir haben das komplette... Hast du mich gerade nachgeäfft, Jamin? Gemein. Jamin macht Jakob gerade nach. Ja. Das ist echt gemein. Wir haben auf jeden Fall viel geplant. Wir supporten gerade Franz Ferdinand auf ihrer Deutschlandtour. Wie du das so sagst, so nebenbei, ne? Ja, wir supporten gerade Franz Ferdinand. Soll ich sagen, ja, also wir supporten jetzt Franz Ferdinand. Was machst du so, Chris? Wie ist es denn so? Voll geil. Und danach supporten wir die Donuts und wir spielen im Herbst eine eigene Tour, 5 Wochen lang. Und wir spielen 34 Festivals wieder und wir haben neue Songs angefangen zu schreiben. Mhm. Das heißt aber, sowas wie die Columbia-Halle hier ist für euch jetzt, Lennart, der du die Gitarre auch spielst, dann auf der Bühne etwas, was ihr schon gewohnt seid von Franz Ferdinand? Nee, gar nicht. Ja, nein. Das ist riesengroß. Ja, genau. Nee, wird man gut behandelt. Ja. So wird man bei Franz Ferdinand auch, das wollte ich damit nicht sagen. Ja, komm, du hast nicht... Wie wird man denn ein Supportband von Franz Ferdinand? Du Schwein, ist das live? Könnt ihr das schneiden? Oh nein. Jamin, haben sich deine Bandmitglieder und Freunde ein bisschen verändert, seitdem der Erfolg so zuschlägt? Das sind alles Arschlöcher geworden. Komplett. Die schlagen mich immer. Und was heißt jetzt, Jakob hat gerade gesagt, neue Songs. Was heißt das genau? Genau das. Naja, komm, ein bisschen musst du schon verraten. Wir haben ja am ersten Album ganz, ganz lange geschrieben und wissen auch, dass es jetzt erst dann weitergeht mit einem Album, wenn die Songs gut genug sind. Und deswegen haben wir angefangen und gucken mal, wie lange es dauert. Jamin, wie gut sind die Songs bisher? Oh, Level 1 von 100. Das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber der Druck wird ja eigentlich, merkt ihr es jetzt mal ernsthaft, merkt ihr das, dass der Druck jetzt New Music Award, Support Franz Ferdinand, hier heute Columbia Halle, der Druck wird ja nicht kleiner wahrscheinlich. Nee, das wird er nicht. Aber das ist auch nicht so wichtig. Also der einzige Druck, der so ein bisschen spürbar ist, den machen wir uns eigentlich, glaube ich, selbst. Weil wir einfach wir schreiben neue Lieder, weil wir irgendwann mal eine neue Platte aufnehmen wollen. Das ist alles so noch sehr vage. Wir wissen nicht genau wann und wie und wo, aber dafür braucht man ja auf jeden Fall neue Lieder. Und unser Anspruch ist da an die Lieder auf jeden Fall, dass wir irgendwie es schaffen, die alte Platte fortzusetzen, ohne irgendwas neu zu, also ohne irgendwas zu wiederholen und genau. Das ist schon Druck. Neue Lieder muss man ja auch immer auch live testen. Ihr geht heute auf die Bühne gegen 19.20 Uhr. Wir werden das Ganze auch live übertragen. Was können wir da so erwarten? Eventuell vielleicht auch einen dieser Songs, über die ihr gerade gesprochen habt? Nee, wir spielen die Sachen erst, wenn sie 120%. Das ist ja erst eine 1 von 100, hat Jamin gerade gesagt. Genau, und also Jamin hat, es sind schon eher... Teilweise 98 von 100 und teilweise 0 von 100, muss man auch sagen. Aber das machen wir erst, wenn alles... Und Jakob, springst du heute wieder ins Publikum, dann machst du ja gerne. Das kann gut passieren. Also wenn ihr im Radio das Geräusch hört, dann bist du reingesprungen. Ein Salto versucht oder okay, so. Okay, sehr gut. Wir sind sehr gespannt. 19.20 Uhr wird es ganz live übertragen. Bis dahin habt ihr noch ein bisschen Zeit, euch auszuruhen, in euch zu gehen, Druck abzubauen und dann aber auch nicht Dampf auf der Bühne abzulassen. Es wird das Ganze auch mit 360 Grad Videotechnik geben. Das heißt, ihr könnt das im Internet auch alles live sehen, wenn Jakob... Naja, das ist rundum Video. Echt? Ja, da kann man auf im Internet und dann kann man sehen, wenn Jakob quasi von der Bühne ins Publikum springt, kann man das alles sehen. Das bitte rennen Sie nicht um, Jakob. Okay. Kennt ihr den Song Sisters? Ja. Den spielen wir jetzt. Die Leoniden ab 19.20 live im Radio, live bei Fritz 25 in der Columbia Halle auf der Bühne. Jetzt hier Sisters, der Song. Die Herren, herzlichen Dank, viel Spaß heute Abend. Euch danke für alles. Danke.